Köln, eine Grundschule im Stadtteil Ehrenfeld. Die Räume für die Nachmittagsbetreuung liegen im ersten Stock. Bunt sind die Wände gestrichen. 4 Klassenzimmer für 120 Kinder. Sie haben 4, 5 oder 6 Stunden Unterricht hinter sich und bleiben nach der Mittagspause noch bis 16 Uhr im Schulgebäude. Ich habe 25 Stunden in der Woche. Ich bekomme netto ziemlich genau 1.000 Euro raus. Ich bin auf einen Zweitjob angewiesen. Beispielsweise haben wir das auch im Team, Leute, die bei einem Bäcker arbeiten. Wir haben viele Kollegen im Team, die dann noch abends und nachts in der Gastronomie arbeiten. Die Mitarbeiter sind entweder Zweitverdiener oder stocken ihr Gehalt mit staatlicher Unterstützung auf. Soweit ich das im Moment weiß, gibt es in unserem Team im Moment niemanden, der wirklich von seinem Gehalt, das er in der OGS verdient, leben kann. Sandra Herbst hat Sozialpädagogik studiert. Sie betreut die Kinder nicht nur in den Nachmittagsstunden, sie sorgt auch für die Förderung benachteiligter Schülerinnen und Schüler, führt Elterngespräche, hält Kontakt mit dem Lehrerkollegium. Es glänzt, funkelt und strahlt aus 1.000 hellen Lichtern. Die internationale Automobilausstellung in Frankfurt lädt zum Staunen, Betasten, Fachsimpeln. Die neuen Karossen blitzen um die Wette. BMW, Mercedes, Audi, VW, Toyota und wie sie alle heißen. Zwischen Ehrfurcht und Misstrauen nach den letzten Abgasskandalen pendeln die Besucher zwischen den Messeständen. Die Firmen werben um Vertrauen. Hilfskräfte? An jedem Stand 4 oder 5 Wienern und polieren, tun das ihre, damit das Publikum geblendet durch die Ausstellungsräume flanieren kann. Wir haben einen Wettbewerber, wo tatsächlich die Leute mit 50 Euro dann am Tag schwarz bezahlt werden. Und die stehen dann, und das ist wirklich dann traurig, die stehen dann mit kaputten Schuhen auf dem Stand und zur Mittagszeit und fragen unsere Leute, ob sie ihnen nicht ein Brötchen oder dergleichen mit rausbringen können. Das ist meines Erachtens moderne Sklaverei. Ich weiß nicht, wie ich das anders bezeichnen soll. Aber 50 Euro schwarz, unversichert, wenn Unfälle passieren, dergleichen. Ich halte es für eine Riesenschweinerei. Michael Feig ist Miteigentümer des weltweit engagierten Reinigungsunternehmens Olymp. Die Firma ist vor allem auf Messen und Autosalons, wie zum Beispiel der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt, tätig. Noch. Denn die Billigangebote, mit denen sich etliche Konkurrenten die Aufträge sichern, treiben Feig an den Rand des Ruins. Während wir beim Nullsummenspiel sind, die kriegen ja richtig volle Taschen, haben noch mehr Geld, noch mehr Ressourcen, haben noch mehr Referenzen, erweitern dadurch ihre Marktanteile noch mehr aus, wir verlieren wieder weiter. Ja, also man kann das ja dann leicht hochrechnen. Programmierter Abstieg. Wie Deutschland Prekariat erzeugt. Ein Feature von Albrecht Kieser. Arm trotz Arbeit. Von der Pleite bedroht, weil man als Unternehmer Tariflöhne zahlt. 55 Jahre nach Ludwig Erhard sind die Versprechen der sozialen Marktwirtschaft Schnee von gestern. Die ehemalige Mittelstandsgesellschaft spaltet sich zusehends. 13 Millionen Menschen leben in Deutschland mittlerweile unter der Armutsgrenze. Zu fragen bleibt nach dem Warum. Ist Prekariat Schicksal in einer globalisierten Welt? Wir können auf jeden Fall eins sagen, in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren und verstärkt nach den Hartz-Gesetzen, die 2003, 2004, 2005 in Kraft traten, haben bestimmte Formen der Beschäftigung an Bedeutung gewonnen. Und das wäre ja alles kein Problem, wenn diese Formen der Beschäftigung nicht mit erhöhten Prekaritätsrisiken verbunden werden. Kurze Beschäftigungsdauer, dann folgen Phasen der Arbeitslosigkeit, dann wieder eine Beschäftigungsdauer, nur geringe Löhne, Minijobs, Teilzeitbeschäftigte, befristet Beschäftigte, Leiharbeitnehmer, auch Solo-Selbstständige. Da geht es dann häufig nicht nur um schlechte Einkommen aktuell, sondern auch hohe Risiken im Alter. Arm zu sein und im Alter angewiesen zu sein auf öffentliche Leistungen, weil die Rente nicht ausreicht. Hartmut Steffen, Mitarbeiter des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der DGB-nahen Hans-Böckler-Stiftung. Fast 40% der abhängig Beschäftigten in Deutschland haben heute atypische Verträge. Darunter versteht man Arbeitsverhältnisse, die nicht in Vollzeit und nicht auf Dauer angelegt sind. Atypische Beschäftigungsverhältnisse unterliegen oft keinem Tarifvertrag. Sie sind der Treibsatz für die wachsende Zahl der Working Poor. Die Hälfte der Beschäftigten, die gar nicht mehr unter einem Tarifvertrag arbeiten, die haben in der Tat massive Verluste erlitten. Michael Schlecht, Sekretär der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und Bundestagsabgeordneter der Linken. Jemand, der nicht unter einem Tarifvertrag arbeitet, verdient heute preisbereinigt ungefähr 17% weniger als im Jahr 2000. Das sind auch die, die im Schatten der Gesellschaft und auch der medialen Beobachtung stehen. Tagsüber arbeiten sie im Büro oder im Supermarkt. Nach der Arbeit gehen sie kellnern oder putzen. Arbeitnehmer in Deutschland gehen zunehmend neben ihrer Hauptbeschäftigung einem Minijob nach. Die Zahl der Zweitjobber ist in den vergangenen 10 Jahren stetig gestiegen. Die Sozialpädagogin Sandra Herbst ist Anfang 30, gut qualifiziert, verfügt über Berufserfahrung und mag ihre Arbeit. Trotzdem ist sie auf einen Zweitjob angewiesen. Ihr Vertrag in der offenen Ganztagsschule ist auf 25 Wochenstunden begrenzt, 25 von ihrem Arbeitgeber anerkannte Wochenstunden. Die Kinder sind nun schon seit 7 Stunden in der Schule. Das Wetter ist miserabel, sie können nicht raus, Räume zum Spielen gibt es nicht. Die Erzieherinnen sind langsam erschöpft, die Kinder ohnehin. Doch wenn hier in einer Stunde Schluss ist, ist die Arbeit von Sandra Herbst nicht beendet. Ihr Arbeitgeber, ein privater Verein, erwartet, dass sie sich zu Hause vorbereitet. Auch manche Elterngespräche passen nicht in die 25 Stunden und Besprechungen mit ihren Kolleginnen liegen ebenso häufig außerhalb der bezahlten Arbeitszeit. Der Stundenumfang reicht definitiv nicht aus, vor allem für die Gruppenleitungen, um sich ordentlich vorbereiten zu können, um die Tage ordentlich nachbereiten zu können. Ganz viel Vorbereitung passiert tatsächlich auch in der Freizeit. Die Anforderungen an die Erzieherin sind durchaus mit denen einer Lehrerin vergleichbar. Die allerdings würde für 25 Wochenstunden mindestens das Doppelte bekommen. Sandra Herbst bleiben gut 1.000 Euro monatlich. Im Grunde ist jeder total überrascht, teilweise schockiert, dem ich die Grundsituation des offenen Ganztagsschilder. Ich habe eher den Eindruck, so die breite Masse hat überhaupt keine Vorstellung davon. Allein in Köln arbeiten mehr als 2000 Betreuungskräfte nachmittags in den Grundschulen, die große Mehrheit in atypischen Verträgen. Viele sind, wie die Erzieherin, seit Jahren von jeglicher Gehaltserhöhung abgekoppelt. Denn die Stadt Köln, Auftraggeber ihres Vereins, überweist nicht das Geld, das für eine bessere Bezahlung nötig wäre. Ich bin tatsächlich ganz schlicht davon überzeugt, dass das auch eine Kostenfrage ist. Diese Verantwortung, die geben wir mal schön ab und die Träger, die kriegen das schon irgendwie hin. Und da ist natürlich, da ist halt die staatliche Verantwortung ausgelagert worden. Prekär ist die Arbeit von Sandra Herbst und ihren Kollegen gleich in mehrfacher Hinsicht. Sie wird gering geschätzt, findet grundsätzlich nicht in Vollzeit statt und ist schlecht bezahlt. Oft sind die Verträge zudem befristet, mit entsprechenden Folgen für das Betriebsklima und die Bereitschaft, sich für die eigenen Interessen einzusetzen. 60% der Neueinstellungen im öffentlichen Dienst sind befristet. 40% sind es mittlerweile in der Privatwirtschaft. Für viele befristet Beschäftigte sind mangelnde Lebensplanung und finanzielle Unsicherheit ein ständiger Wegbegleiter. Die sogenannte sachgrundlose Befristung eines Arbeitsverhältnisses, eine Befristung also, die vom Arbeitgeber nicht begründet werden muss, war zentraler Teil der ersten großen Reform der Arbeitsgesetze unter Bundeskanzler Helmut Kohl. Es begann im Grunde so Anfang der 90er Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung, weil unmittelbar im Vorfeld waren die ersten massiven Deregulierungen im Arbeitsrecht verankert worden. Norbert Blüm hatte damals 1988 oder 89 durchgesetzt, dass befristete Arbeitsverhältnisse, die damals nur in vollkommen Ausnahmefällen vereinbart werden konnten, dass das geöffnet wurde. Der Bundestagsabgeordnete Michael Schlecht befasst sich seit Jahren mit befristeten Arbeitsverhältnissen und ihren Folgen. Der eigentliche Schub war ja dann mit der SPD-Grünen-Koalition 98, 2000 ging das ja alles schon los. Und dann war sozusagen der finale Akt, dann die Agenda 2010, wo im Grunde die ganz breite Deregulierung des Arbeitsmarktes eingeleitet wurde. 98 bei der Bundestagswahl hatte SPD und Grüne ja versprochen im Wahlprogramm, dass sie die Befristungsregelung wieder zurückdrehen auf den Stand vor Blüm. Als Sie dann im Amt waren, haben Sie dann, das war glaube ich 99, 2000, genau das Gegenteil gemacht. Sie haben im Grunde Tabula Rasa gemacht. Die Folge aber für alle ist die, dass diese Millionen Leute, die in diesen unsicheren Arbeitsverhältnissen arbeiten, dass die im Regelfall aufgrund dieser total verunsicherten Lebenslage für gewerkschaftliche Auseinandersetzungen, das heißt also für Streiks und all sowas, nicht mehr zur Verfügung stehen. Und da ist natürlich vollkommen klar, dass dann eben vor allen Dingen in Bereichen wie zum Beispiel im Einzelhandel, wo es einzelne Märkte gibt, wo gerade mal noch der Filialleiter ein festangestelltes Vollzeitverhältnis hat und dann hat der 20, 25 Leute und die sind alle in irgendwelchen verrückten, prekären Arbeitsformen. Befristungen waren als Ausnahmen gedacht. In etlichen Branchen, wie zum Beispiel sozialen Dienstleistungen, sind sie inzwischen zur Regel geworden. Sie haben den Trend zu ungesicherten Arbeitsverhältnissen massiv beschleunigt. Heute sieht das auch der damalige Arbeitsminister Norbert Blüm so. Ich gestehe, dass auch ich mal die Befristung für einen Weg gehalten habe, in den Arbeitsmarkt reinzukommen. Nach dem Motto, befristet in Arbeit ist besser wie unbefristet arbeitslos. Nachdem der Befristete aber nicht mehr die Ausnahme ist, sondern in vielen Fällen gerade bei den jungen Leuten der Normalfall wird, ja, da muss Schluss gemacht werden damit. Ein so missbrauchtes Instrument, dessen Anhänger ich mal überzeugt war, kann so nicht bleiben. Nicht nur die Löhne der direkt Betroffenen wurden gedrückt. Das durchschnittliche Lohnniveau ganzer Branchen wurde abgesenkt, rechnen die Gewerkschaften vor. So im Einzelhandel, in den ausgegliederten Bildungsbereichen an Schulen, Volkshochschulen und Universitäten und erst recht in den klassischen Niedriglohnsektoren wie im Transport oder dem Reinigungsgewerbe. Michael Feig hat in seinem mittelständischen Betrieb mit 450 Beschäftigten gegenzusteuern versucht und seinen Leuten für gute Arbeit gutes Geld gezahlt. Zumindest lange Jahre. Wir hatten früher in der Olymp, wenn man sich Tarifverträge anguckt, auch in anderen Branchen, immer darauf Wert gelegt, dass wir darüber lagen. Der Geschäftsführer ist ein Mit-40er, der selbst mit anfasst. Feig kennt seine Leute. Er sorgt für ein familiäres Klima. Die Fluktuation ist gering. Festanstellung und übertarifliche Bezahlung waren die Regel. Bis sich nach den Gesetzesänderungen die Billiglohnkonkurrenz in Stellung brachte. Wir sind durch kriminelle Angriffe leider auch, man kann es nicht anders sagen, es war so, dazu gezwungen worden, dass wir dann halt am Ende ums Überleben kämpfend so gesehen haben, dass wir überleben. Insofern hat unsere Lohnentwicklung nicht den eigenen Parametern standgehalten. Mit kriminellen Angriffen meint Michael Feig eine besondere Form des Lohndumpings, mit der die Konkurrenten Aufträge ergattern. Scheinselbstständigkeit heißt der Trick. Neben der Befristung der zweite Baustein bei der Erzeugung des deutschen Prekariats. Viele Selbstständige sind eigentlich Angestellte. Gut ein Drittel der Freischaffenden sitzt regelmäßig bei einem und demselben Auftraggeber im Büro. 10% haben nur einen Kunden. Angst vor Sanktionen hat niemand. Ein großer Teil der Selbstständigen müsste nach einer Untersuchung der Wirtschaftsberatung Ernst & Young eigentlich sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden. In Deutschland seien etwa 1,2 Millionen in einem Arbeitsverhältnis, das potenziell scheinselbstständig sei, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Das seien gut 28% aller Selbstständigen. Der volkswirtschaftliche Schaden könne für die Sozialversicherungssysteme damit auf mehr als 3 Milliarden Euro geschätzt werden. In der Praxis bedeutet das, viele Reinigungskräfte von Feigs Konkurrenten werden gar nicht erst als abhängig Beschäftigte eingestellt, sondern arbeiten auf Gewerbeschein. Für sie sind also keine Sozialversicherungsabgaben fällig, es müssen keine Steuern gezahlt werden und bei einer Auftragsflaute erteilt man ihnen einfach keinen neuen Auftrag mehr. Diese Leute sind billig und alles andere als selbstständige Unternehmer. Sie arbeiten in der Kleidung ihres Auftraggebers, fangen morgens auf sein Geheiß an und hören erst dann auf, wenn der Chef es erlaubt, selbst wenn die Arbeit 12 bis 14 Stunden am Tag dauert. Hier zum Beispiel auf der IAA weiß ich aus erster Hand, die dürfen alle nicht auf Lohnsteuerkarte arbeiten. Das heißt, sie müssen alle auf Gewerbeschein arbeiten. Das heißt, sie sind alle scheinselbstständig, ja, Sozialversicherungsbetrug und bla bla bla, was alles dahinter hängt. Ich verstehe auch nicht, wie man da so blind sein kann, weil das weiß eigentlich jeder in dieser Branche, sage ich jetzt mal, dass es da wirklich leider schwarze Schafe gibt. Mittagessen mit Gerd Zubeck. In Michael Feigs Unternehmen ist er zuständig für die Akquise. Auftraggeber von Olymp und den anderen Reinigungsfirmen auf der IAA sind die großen Autokonzerne BMW, Mercedes, VW, Mazda, Toyota und andere. Es sind die Einkaufsabteilungen dieser Unternehmen, die den Handel abwickeln. Sie kaufen Toilettenpapier, Reifen oder Scheinwerfer und eben das Werk der Reinigungskräfte. In der Regel nehmen sie den billigsten Anbieter. Da kriegt man dann gesagt, ja, die Konkurrenz ist so circa 40% günstiger. Bei 40% muss man kein Mathe-Genie sein, um zu überlegen, das geht gar nicht legal. In der Tat. Wenn ein Subunternehmen Mercedes oder BMW 12 Euro pro Stunde und Mann in Rechnung stellt, dann dürfte auch weniger rechenbegabten Einkäufern klar sein, dass hier etwas nicht stimmen kann. Entweder unterläuft der von ihm beauftragte Subunternehmer den Mindestlohn oder unterschlägt die Sozialabgaben, weil er mit Scheinselbstständigen arbeitet. Beides ist illegal. Auf Anfrage des WDR bestreiten Mercedes und BMW den Vorwurf, von Lohndumping zu profitieren. Sie verweisen auf umfangreiche Selbstverpflichtungen, die Auftragnehmer unterschreiben müssen, wenn sie für den Konzern tätig werden wollen. Von Fall zu Fall kontrolliere man deren Einhaltung. Firmenchef Michael Feig kennt solche Selbstverpflichtungen. Sie machten sich gut im Geschäftsbericht der Konzerne, allerdings seien sie in der Praxis wirkungslos, solange die Einkaufsabteilungen der Unternehmen angewiesen sind, Kosten um jeden Preis zu drücken. Und selbst wenn einmal nicht der billigste Anbieter den Auftrag bekommt, Auswirkungen auf ein fair wirtschaftendes Unternehmen hat die Dumpingkonkurrenz trotzdem. Wir hatten da zwei, drei sehr unangenehme Wettbewerber, weil wenn die sagen, ich mach's für die Hälfte, dann kommt dann der Einkäufer und sagt, na ja, wir wissen, vielleicht sind die so ein bisschen Halbseiden und so, die Hälfte ist auch ein bisschen arg unseriös, aber ihr müsst jetzt auch ein bisschen nachgeben. Und dann verschwinden die Margen, dann verschwindet die Möglichkeit, eben genau Gehälter an die Inflation anzugleichen, verschwinden viele andere schöne Möglichkeiten. Und am Ende verschwindet natürlich auch der Unternehmensgewinn und plötzlich leuchtet es rot auf dem Bildschirm. Und dann weiß man, zu lange rot führt irgendwann zu einem Beschäftigungsproblem. Der Elektroautobauer Tesla steht wegen des Verdachts des Lohndumpings in der Kritik. Einem Medienbericht zufolge soll der Konzern in seinem Werk im kalifornischen Fremont Arbeitern 5 Dollar pro Stunde bezahlen. Branchenüblich seien 52 Dollar. Bei den Beschäftigten soll es sich um Osteuropäer handeln, die bei einem Subunternehmer des deutschen Zulieferers Eisenmann unter Vertrag stehen. Eisenmann erhielt im vergangenen Jahr von Tesla den Auftrag, eine Fabrik als Generalunternehmer schlüsselfertig aufzubauen und über ein slowenisches Unternehmen etwa 140 Arbeiter in Osteuropa anzuwerben. Good morning, ladies and gentlemen. Begrüßung von Gerhard Schröder beim Weltwirtschaftsforum in Davos 2005. Herr Bundeskanzler, Politiker, Finanzmanager und Wirtschaftsführer der Industriestaaten feiern den deutschen Kanzler als mutigen Reformer. I myself wanted just very briefly to say what a harbinger you've been in introducing the reform process in Europe. Schröder fühlt sich geschmeichelt. In seiner Rede hebt er insbesondere die Hartz-IV-Gesetze und die Einführung eines Billiglohnsektors hervor. Wir müssen und wir haben unseren Arbeitsmarkt liberalisiert. Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt. Und wir haben dafür gesorgt, dass wir bei der Zahlung von Unterstützung Anreize dafür, Arbeit aufzunehmen, sehr, sehr stark in den Vordergrund stellen. Das hat erhebliche Auseinandersetzungen gegeben mit starken Interessengruppen in unserer Gesellschaft. Aber wir haben diese Auseinandersetzungen durchgestanden. Arbeit zu verbilligen, Arbeitslose zur Annahme auch schlecht bezahlter Jobs zu drängen und die deutsche Industrie im internationalen Wettbewerb zu stärken. Das waren die Ziele. Die Mittel? Ein Paket aus Sozialgesetzen, Steuererleichterungen auf Vermögen und Unternehmensgewinne und die weitere Deregulierung der Beschäftigungsverträge. Innerhalb der EU hat da, was sozusagen die Prekarisierung der Arbeitswelt betrifft, da hat maßgeblich die Führungsrolle Deutschland übernommen und die EU ist gewisserweise dieser Führungsrolle gefolgt. Das war in anderen Ländern, Europa beispielsweise in Frankreich, aber auch in anderen Ländern überhaupt nicht, in Italien überhaupt nicht vorstellbar. Man hat im Grunde genommen den Niedriglohnsektor geschaffen. Der ist politisch richtig geschaffen worden. Mit dem dümmsten Satz, der je gesagt worden ist, Arbeit ist besser als Arbeitslosigkeit. Das war sozusagen die Öffnung dafür, dass jede Arbeit besser ist als Arbeitslosigkeit, auch die schlecht bezahlt, die schlecht unter schlechten Bedingungen innerhalb der Europäischen Union. Hat Deutschland eine Pionierrolle, eine schlechte Pionierrolle im Sinne des Öffnens des Prekariats unternommen? Der Ökonom Rudolf Hickel verweist auf die Kettenreaktion, die damit in Gang kam. Die EU hat nicht gesagt, wir stellen Mindeststandards auf, beispielsweise Sozialstandards. Wir stellen auch Standards auf über die Stärkung der Tarifbindung. Wir stellen Standards auf beispielsweise über Mindestlöhne, Stärkung insgesamt auch des Tarifvertragssystems. All dies hat nicht stattgefunden, sondern die EU hat sich entschieden, beziehungsweise die Machtverhältnisse, so muss man es genauer sagen, haben entschieden, dass es eben zu einer Konkurrenz im Sinne der Lohnsenkung kommt. Also genau das Gegenteil. Während Unternehmensgewinne und zumindest in Deutschland auch die Beschäftigungszahlen stiegen, setzte gleichzeitig eine kontinentweite Abwärtsspirale bei Einkommen und sozialen Standards ein. Aus Sicht Hickels und anderer kritischer Ökonomen ein gewollter Effekt. Gespielt wurde eine Art Ping-Pong. Jede Liberalisierung in einem Teil Europas zog eine weitere in einem anderen nach sich. Zu besichtigen sei das unter anderem bei der Politik der Troika, also den Vertretern von Internationalem Währungsfonds, Europäischer Zentralbank und Europäischer Kommission. Mit dem Rückhalt der reichen Länder des Nordens, allen voran Deutschlands, setzte die Troika auch in den Krisenregionen des Südens die Deregulierung von Arbeitsverträgen durch. Der portugiesische Wirtschaftswissenschaftler Francisco Loçon zu den Auswirkungen in seinem Land. When the financial crisis began, almost half of the Portuguese workers were under assigned. Zu Beginn der Finanzkrise galt fast für die Hälfte der portugiesischen Arbeiter ein Tarifvertrag. Jetzt gilt er für weniger als 6% aller Arbeiter. Sie haben nur noch Einzelverträge und sind extrem verwundbar für jede Art von Druck ihrer Arbeitgeber. Ähnliche Liberalisierungen und Lohnsenkungen gab es in Irland, Spanien und zuletzt in Griechenland. Dies wiederum wurde Gewerkschaften im Norden entgegengehalten, wenn sie in Tarifrunden mehr Lohn forderten oder auf alte Verträge pochten. Und es funktionierte. Dank gesenkter Arbeitskosten steigerte die deutsche Exportindustrie Jahr für Jahr ihre Ausfuhren. Sie wurde so erfolgreich, dass sie nach Einschätzung etlicher Fachleute selbst zum Mitauslöser der Krise geworden ist, unter denen heute die Eurozone leidet. Der Kern der Eurokrise ist eindeutig die Dominanz, was die Exporte betrifft, die Dominanz Deutschlands. Und das, was aus Deutschland nach Italien oder nach Frankreich aufgrund sozusagen des Lohndumpings geliefert werden kann, in den dortigen Ländern verdrängt es immer heimische Produktion. Wenn jetzt die Unternehmen sich beklagen, dass die Exporte beispielsweise in andere Euroländer zurückgegangen sind, das ist im Grunde genommen die selbst erzeugte Niederlage der Exportwirtschaft. Zerstörerischer Wettbewerb auf der einen Seite, soziale Abwärtsspirale auf der anderen. Eine Beendigung dieses Race to the Bottom, des Wettrennens nach unten, fordern heute nicht nur Gewerkschafter, sondern auch Konservative wie Ex-Arbeitsminister und CDU-Mitglied Norbert Blüm. Wir werden diese Probleme nicht mehr national lösen. Das Kapital ist längst globalisiert, die Arbeit lokalisiert. Und das ist asymmetrisch. Deshalb brauchen wir soziale Schutznormen, die weltweit gelten. Wir brauchen ein europäisches Arbeitsrecht. Denn wir müssen ja schon mal vor unserer Haustür verhindern, dass ein Wettbewerb, wer beutet am besten aus, in Europa stattfindet. Post bereitet Verdi ein Waterloo. Das Unternehmen hat seine Niedriglohngesellschaften durchgesetzt. Der große Streik war vergebens. Die Postaktie war am Montag einsamer Spitzenreiter im deutschen Aktienindex und legte zeitweise um mehr als 3% zu. Analysten sehen in der Ausgründung der Paketgesellschaften die richtige Strategie, um die Konkurrenz in Schach zu halten. Unter 12, 13 Stunden am Tag ging da gar nichts. Im Dezember 2014 haben wir um 5.30 Uhr angefangen. Ich habe abends den Bus abgestellt um 18.30 Uhr, 19.30 Uhr. Zum Teil. Und das 5 Tage in der Woche? Das 5 Tage in der Woche, ja. Ich bin in Paketdienst gekommen durch meinen Vater und habe das jetzt insgesamt 10 Jahre gemacht. Und jetzt habe ich ganz einfach gesagt, jetzt gerade Ende, der Rücken ist kaputt, noch weiter machen wir es jetzt auch nicht. Im Mainzer Unterhaus, einem Theater in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt, führt die Gewerkschaft Verdi ein symbolisches Tribunal durch. Angeklagt sind Paketkonzerne wie DPD, GLS oder DHL. Überlange Arbeitszeiten in den von ihnen abhängigen Subunternehmen seien an der Tagesordnung. 2 rumänische Fahrer berichten mit leiser Stimme und gesenktem Kopf in ihrer Muttersprache. Eine Mitarbeiterin der DGB-Beratungsstelle für Wanderarbeiter übersetzt. Also die normale Arbeitszeit fängt von denen um 4 Uhr an, weil sie um 4:30 schon beim Band stehen müssen. Aber da sie ja angehalten sind, alle Pakete auszuliefern an dem Tag, viele schaffen es erst um 8 und 9 Uhr abends. Das sind dann wie viele Stunden Arbeitszeit am Tag? Ja, von 5 bis 8, tatsächlich mal ein bisschen. 15 Stunden ungefähr. 15 Stunden am Tag. Also im ersten Monat hat er nur 500 bekommen, im zweiten 700 und jetzt auch 700. Die beiden Fahrer, die an 6 Tagen pro Woche 80 bis 90 Stunden arbeiten und dafür 700 Euro im Monat erhalten, werden somit für einen Stundenlohn von 2 Euro ausgebeutet. 2 Euro im Jahre 1 nach Einführung des Mindestlohns. Der Einsatzort der Fahrer ist das Rheinland. Ein eklatanter Fall, belegt durch Dokumente. Also zumindest gewissen von 20, 30 Leute, die hier noch im Betrieb beschäftigt sind, und andere 20 sind schon abgereist, weil sie halt nicht ausbezahlt worden sind. Natürlich würden offiziell weder die Deutsche Post noch die anderen großen Logistikkonzerne so etwas gutheißen. Und doch passiert es täglich. In Sub- oder Sub-Sub-Unternehmen der Konzerne, die im Zuge des Outsourcing entstanden sind. Outsourcing, so wird die Auslagerung von Tätigkeiten aus einem Unternehmen an Dritte genannt. Meist geschieht das mithilfe sogenannter Werkverträge. Dabei werden vom Auftraggeber, etwa der Post, nicht mehr die benötigten Arbeitsstunden gekauft, sondern ein komplettes Werk, also eine vorher definierte Leistung. Wie sie erbracht wird, wird in der Regel nicht kontrolliert. Anfangs haben große Unternehmen nur Randbereiche wie Kantinen oder Gebäudereinigung outgesourced. Mittlerweile geht es oft auch um das Kerngeschäft. Mercedes vergibt Werkverträge auch für Bandarbeiten. Und die öffentliche Hand lagert Lehrertätigkeiten an private Unternehmen und Vereine aus. Das Ziel ist immer das gleiche: Kosten sparen. Neben Befristung und Scheinselbstständigkeit sind Werkverträge die dritte Säule bei der Erschaffung des Prekariats. Man muss gegen Werkverträge was haben, wenn ein Unternehmer Stammbelegschaft abbaut. Das ist sozusagen der Werkvertrag, der zur Prekarisierung führt, weil man dann weiß auch, dass dann diese Arbeitnehmer, die dort über Werkverträge beschäftigt werden, dann zum Teil nur noch die Hälfte verdienen. Was hat ja mittlerweile Auswirkungen, dass da 10, 20, 30 Prozent der Wertschöpfung eines Produktes über Werkvertragsnehmer erarbeitet wird. Einen Boom erleben solche Verträge seit Einführung des Mindestlohns für Leiharbeiter im Jahre 2012. Weil selbst die damals beschlossenen 8,50 Euro manchen Unternehmern zu viel waren und Leiharbeiter nun auch das Recht bekamen, sich an den Betriebsrat der ausleihenden Firma zu wenden, lud das Münchner Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht, ein wichtiger Think Tank der Arbeitgeber, am 9. September 2011 zu einer Fortbildung. Titel der Tagung im Düsseldorfer Holiday Inn: Freie Industriedienstleistung als Alternative zur regulierten Zeitarbeit. Siemens, Deutsche Bahn, BMW, Metro, BASF, die Bosch AG und viele weitere namhafte Unternehmen kamen. Im Saal saßen auch 2 Journalisten der Zeit und notierten die Empfehlungen der Referenten. Es gehe, so wörtlich, um Chancen, den strengen arbeitsrechtlichen Regelungen der Zeitarbeit zu entfliehen. Diese liegen im massiven Ausbau von Werkverträgen. Durch das Outsourcen von festen Arbeitsplätzen, so erläuterten die Arbeitgeberjuristen, könnten nicht nur die betriebliche Mitbestimmung und der Kündigungsschutz unterlaufen, sondern auch deutlich niedrigere Löhne gezahlt werden. Tatsächlich ersetzten in den folgenden Jahren immer mehr Unternehmen nicht nur Leih-, sondern auch Stammarbeiter durch Werkverträgler. Die IG Metall hat der Metall- und Elektroindustrie massiven Missbrauch von Werkverträgen vorgeworfen. 23% der Metall- und Elektrofirmen lagerten inzwischen Logistikaufgaben aus. Bei den Großunternehmen sogar 41%. Werksverträgler übernehmen auch die Reinigung und Bestückung von Maschinen und montierten komplette Fahrzeugteile. Das Institut der deutschen Wirtschaft verteidigte die Werkverträge. Was zu Kernbereichen der Unternehmen zähle, kann nur das Unternehmen selbst beurteilen, nicht aber ein Beamter, Richter oder Gewerkschaftsfunktionär. Das Outsourcen einzuschränken oder zumindest den Wildwuchs zu beschneiden, Das hatte sich die SPD für diese Legislaturperiode auf die Fahnen geschrieben. Die Linkspartei brachte einen eigenen Antrag ein. Umgehend formierte sich vehementer Widerstand. Nicht nur von den Arbeitgeberverbänden, auch vom Wirtschaftsflügel der CDU. Der Bundestagsabgeordnete Wilfried Oellers in der Plenardebatte vom 21. Mai 2015. Dabei muss insbesondere hervorgehoben werden, dass die Zeitarbeit als ein wichtiges Flexibilisierungselement und die Werkverträge auch als ein wichtiges Instrument für eine ökonomische Arbeitsteilung mittlerweile unverzichtbar geworden sind für die heutige Arbeitswelt. Wer dies in Abrede stellt, verschließt die Augen vor der Wirklichkeit und will sie offensichtlich auch nicht wahrnehmen. Staatliche Regelungen zum Schutz von prekär Beschäftigten seien nicht nur unnötig, sondern geradezu schädlich. Alleine schon die Diskussion, die wir führen, sorgt bereits jetzt in der Wirtschaftswelt schon für große Verunsicherung. Und dem sollten wir doch als Gesetzgeber auch entgegenwirken. Doch die Sozialdemokraten brauchten eine Erfolgsmeldung, um jeden Preis. Über ein Jahr dauerte das zähe Ringen, dann verkündete Arbeitsministerin Andrea Nahles am 10. Mai 2016 eine Einigung. Es wird in Zukunft klare Regeln geben für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, um den Missbrauch bei Leiharbeit und Werkverträgen zu bekämpfen. Wir schaffen zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt Regelungen, die durch Transparenz den Missbrauch bei Werkverträgen eindämmen. Eine geschichtsträchtige Entscheidung. Verabredet wurde nichts anderes, als die heute schon geltenden Gerichtsurteile gegen Scheinselbstständigkeit in einen gesetzlichen Kriterienkatalog zu gießen. Betriebsräte der outsourcenden Unternehmen sollen zudem künftig über die Vergabe von Werkverträgen informiert werden. Information, nicht Mitbestimmung. Und auch kein Recht, die Werkverträgler zu vertreten. Auch in einem weiteren Punkt verkündete Arbeitsministerin Nahles Erfolge. Wir haben klar verabredet, dass wir gleichen Lohn für gleiche Arbeit machen und da keine Schlupflöcher mehr zulassen. Klar und ohne Schlupflöcher? Nach dem von Nahles verkündeten Durchbruch müssen Leiharbeiter gleichen Lohn für dieselbe Tätigkeit wie Stammarbeiter erst dann erhalten, wenn sie länger als 9 Monate im Betrieb sind. Die Mehrheit arbeitet allerdings gar nicht so lange bei ein und demselben Entleihbetrieb. Auch die nun beschlossene Höchstgrenze von 1,5 Jahren wird in der Praxis nur selten erreicht. Werkverträgler dagegen tauchen unter der Überschrift Equal Pay gar nicht erst auf. Das Vorhaben des Bundesarbeitsministeriums wird Lohndumping also kaum beseitigen. Es demonstriert vielmehr eindrücklich, wie schwierig es ist, selbst grobe Auswüchse zu bekämpfen, geschweige denn einmal eingeräumte Deregulierungen wieder zurückzunehmen. Seltene Besuche. Finanzkontrolle Schwarzarbeit leidet unter Personalmangel. 2015 prüfte der Zoll laut den neuen Zahlen des Finanzministeriums knapp 43.700 Betriebe. 2014 waren es noch 63.000. Das entspricht einem Rückgang von gut 30%. In der für Schwarzarbeit besonders anfälligen Baubranche sank die Zahl der Kontrollen gar fast um die Hälfte auf knapp 17.000 Arbeitgeber. So, dann sind wir jetzt noch 500 Meter vom nächsten Prüfobjekt entfernt. Die meisten Arbeitnehmer, die ich gestern da gesehen habe, die sind mit dem Bau der Tiefgarage beschäftigt. Einsatz der Zollfahndung Köln, begleitet von einem Fernsehteam der Deutschen Welle. Kontrolle der Mindestlöhne ist eine der Hauptaufgaben der Beamten. Sie treffen auf eine unübersichtliche Baustelle und eingeschüchterte Arbeiter, die um ihren Job bangen. Die Leute antworten halt das, was man hören will. Man merkt, dass sie teilweise instruiert werden, die richtige Summe zu sagen. Durch die Nacharbeit im Büro mit Aufzählen der Stunden und dem genauen Ausrechnen kommt dann meistens dabei heraus, dass sie nicht die Summe bekommen, die sie bekommen müssten. Die beiden illegalen Personen werden den Mindestlohn mit Sicherheit gar nicht bekommen. Die werden mit Trinkgeld abgespeist. 2 staatliche Behörden. Das Gewerbeaufsichtsamt und der Zoll, genauer die FKS, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Zoll, sollen Verstöße gegen Arbeitsgesetze verhindern. Das Bundesfinanzministerium, Dienstherr des Zolls, spricht von Erfolgen, verweist auf 50 Millionen Euro Bußgelder im Jahre 2014. Frank Buckenhofer, Polizeibeamter in der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und Vorstandsmitglied der Gewerkschaft der Polizei, widerspricht. Wir erleben in der täglichen Praxis, dass es am ernsthaften Willen fehlt, diese Art von Kriminalität auch wirksam zu bekämpfen. Die Probleme, so der Mann aus der Praxis, würden bereits bei der Struktur seiner Behörde beginnen. Sie müssen sich die Zollverwaltung so ein bisschen vorstellen wie ein Feudalsystem. Jeder Fürst, jeder Herzog meinte, er wäre sozusagen der große König in seinem Reich. Und so gilt das auch für die Hauptzollamtsvorsteher. Und wenn Sie jetzt beispielsweise eine Firma haben, die ihren Sitz in München hat, aber mit ihren Aktivitäten in Frankfurt und Stuttgart und Hamburg auftaucht, weil sie dort die Dienstleistungen erbringt, dann geht sofort der Palaver los. Wer ist denn jetzt zuständig? Wer soll sich darum kümmern? Keiner möchte gerne Ressourcen dafür freisetzen. Die Zollverwaltung weigert sich, zentrale Melde- und Befehlswege, zentrale Führungs- und Lagedienste einzurichten, die genau dann solche Einsatzkräfte steuern könnten. Im Grunde genommen kann jeder Hauptzollamtsvorsteher vor seiner Tür machen, was er will. Und wenn man weiß, dass wir 43 konkurrierende Hauptzollämter haben, die alle Angst um ihre Existenz haben. Ein weiteres Problem sei Personalmangel in beiden Kontrollbehörden. Bei den kommunalen Gewerbeaufsichtsämtern wurden seit der Jahrtausendwende ein Viertel der Mitarbeiter weggespart. Bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit werden zwar in den nächsten Jahren 1600 zusätzliche Zollbeamte eingestellt, gleichzeitig vervielfachen sich jedoch ihre Aufgaben, weil jetzt nicht nur 3 Millionen Beschäftigte unter einen Mindestlohnschutz fallen, sondern 10. Schon in der Vergangenheit konnten nur etwa 60.000 Betriebe pro Jahr kontrolliert werden. Die Zahl ist mittlerweile auf unter 50.000 gesunken. Bei gut 2 Millionen Firmen muss deshalb jeder deutsche Arbeitgeber höchstens alle 30 Jahre mit einer Kontrolle rechnen. Überfordert, das ist sie in der Tat. Aber nicht bei den Kollegen, die diese Arbeit machen. Also die, die Ermittlungsarbeit leisten, die Kontrollbeamten, die Fahndungsbeamten, die Ermittler, die leisten hervorragende Arbeit. Das Problem fängt auf der Führungsebene an, weil die Führungsebene eine völlig falsche Vorstellung hat von dem, was der eigentliche Kernauftrag der Zollverwaltung ist. Das Image der Zollverwaltung, auf das der Minister immer größten Wert legt, ist, dass die Zollverwaltung sich als Partner der Wirtschaft generiert. Der Kriminelle darf den Zoll nicht als Partner der Wirtschaft empfinden, sondern da muss klar sein, hier ist Schluss mit lustig. Und wenn ich Polizeiaufgaben habe, dann muss ich auch dem Bürger sagen, es gibt Situationen, in denen der Zoll eben nicht mehr dein Partner ist, sondern in denen der Zoll dein Gegner ist. Und das umfasst eben alle, ob Schmuggler, ob Arbeitsmarktkriminelle oder andere. Und dieses Image setzt voraus, dass auch die Führungsebene sich selbst als Polizei begreift und nicht als Prüftruppe oder wir gucken mal Truppe oder ja, wir schauen mal, was da dran sein könnte. Den Zollpolizisten liegt es fern, Unternehmern pauschal Gesetzesbruch zu unterstellen. Allerdings sei umgekehrt auch die weit verbreitete Annahme unzulässig, Arbeitgeber seien prinzipiell gesetzestreu. Hier gelte schlicht das Gleiche wie in anderen Bereichen der Gesellschaft, wo Kontrolle und ethische Verantwortung fehlten, hielten sich etliche an keinerlei Regeln. Und das ist nur deswegen möglich, weil wir insgesamt in einer Gesellschaft leben, wo noch Raum dafür ist. Das finde ich eigentlich das Erschreckende, dass es Arbeitgebern in Deutschland, in einem der wohlhabendsten Länder der Erde, immer noch gelingt, solche erbärmlichen Arbeitsstrukturen zu schaffen, weil sie immer noch Leute finden, die so arm sind, dass sie auf 2, 3, 4 Arbeitsplätze angewiesen sind, um überhaupt ihr Überleben zu sichern. Dass illegales Lohndumping mangels Kontrollen nicht entdeckt wird, ist das eine. Dass eklatante Verstöße gegen Arbeitsgesetze oft auch dann nicht verfolgt werden, wenn die Betroffenen Anzeige erstatten, ist ein weiteres, vielleicht noch folgenschwereres Versagen des Rechtsstaates. Udo Paffrath hat das erlebt. Der Lkw-Fahrer dokumentierte über Monate, wie die erlaubten Lenkzeiten in seiner Spedition auf Geheiß der Firmenleitung regelmäßig überschritten wurden. Als er sich weigerte, mitzumachen, erhielt er die Kündigung. Ich habe bei der Staatsanwaltschaft Strafantrag gestellt wegen Nötigung, weil man von mir verlangt hat, weiterzufahren, obwohl ich meine Arbeitszeiten schon längst überschritten hatte und Schichtzeit. Und dann auch beim Hauptzollamt eine Anzeige erstattet, Hauptzollamt Koblenz, wegen Spesenbetrug und Steuerbetrug, weil nämlich das Geschäftsmodell der Verleihfirma darauf beruht, einen sehr geringen Bruttolohn zu zahlen, aber den Fahrern das schmackhaft zu machen durch hohe Spesenzahlungen und Schichtzeiten und so weiter. Das habe ich beim Hauptzollamt in Koblenz zur Anzeige gebracht und da ist seit über einem Jahr bis heute noch keine Reaktion gekommen. Abmahnen im Akkord. Immer öfter heuern Firmen spezielle Anwälte an, um gegen unliebsame Betriebsräte vorzugehen. Oft am Rande der Legalität. Arbeitgeberanwalt Schreiner hat es mit Seminaren wie »In Zukunft ohne Betriebsrat« zu gewisser Bekanntheit gebracht. Die Homepage der Sozietät zierte lange ein Weißkopfseeadler mit ausgefahrenen Krallen kurz vor dem Beuteschlag. »Das Recht des Stärkeren liegt in der Natur einer jeden Sache«, gab es als Motto dazu. Was es bedeutet, zwar im Recht, aber de facto schutzlos zu sein, hat auch Nikola Petrovic erlebt. Er war Betriebsrat bei Firmenich. Das Chemieunternehmen produziert Duftstoffe für die Lebensmittelindustrie, die Herstellung von Parfümen und Reinigungsmitteln. Petrovic machte sich unbeliebt, als er Nasenprämien und willkürliche Gehälter kritisierte und transparente Löhne forderte. In dem Moment, als ich mich im Frühjahr 2014 mit habe aufstellen lassen, da ging es im Grunde genommen von Anfang an nur darum, ja, wieder einen Betriebsrat zu bekommen, der auf jeden Fall nach der Pfeife des Managements tanzt und mich kaputt zu machen. Ich wurde abgemahnt, mein Outlook-Kalender, wo ich meinen Urlaub und so weiter eintrage oder Termine, der wurde manipuliert, um mich abmahnen zu können. Das war alles nachweisbar und dann wurde mir Hausverbot erteilt, ich wurde zweimal gekündigt. Ich wurde ja gekündigt, weil ich während einer quasi Freistellung gearbeitet habe trotzdem. Die Täter oder der Täter wurden nie belangt, es wurde auch nie auf irgendeine Art und Weise leider Gottes ermittelt. Ich habe selber die Möglichkeit genutzt, als es soweit war, um wirklich selber Strafanzeige zu stellen, als beispielsweise mein Büro einfach leergeräumt wurde. Ich kam also morgens ins Büro und mein Schreibtisch und so weiter war alles einfach mal weg. Und da habe ich Strafanzeige gestellt, weil ich wusste ja nicht, da waren ja auch persönliche Gegenstände drin. Das wurde auch von der Staatsanwaltschaft eingestellt, kann nicht ermittelt werden. Die Behinderung der Betriebsratsarbeit steht in Deutschland unter Strafe. Das allerdings scheint selbst bei Behörden nicht unbedingt zum Allgemeinwissen zu gehören. Als wir den gestellt haben als Betriebsrat und wir dann bei der Polizei die Strafanträge stellten, war dann die erste Frage die Aussage des Polizisten, wie sowas ist strafbar. Dann mussten wir dem das erstmal erklären. Gewerkschaften und Betriebsräte müssen ihre Existenz zunehmend rechtfertigen. In diesem gesellschaftlichen Klima gedeihen Anwaltskanzleien, die sich darauf spezialisieren, Arbeitgeber zu unterstützen, die ihr Unternehmen betriebsratsfrei machen wollen. Dabei ist manchen so gut wie jedes Mittel recht. Es ist ja ein System, das mir jemand zermürbt und Angst verbreitet, nicht nur dem gegenüber, dem er loshaben will, sondern es ist ja auch ein ganz klares Zeichen, eine ganz klare Botschaft an alle Beschäftigten. Und wenn so ein Betrieb 100, 200, 300 Beschäftigten hat, dann sagt es ja nichts anderes aus wie, ich nehme euch nicht ernst, ich nehme euch nicht für voll, ihr seid einfach hier gelitten, ihr habt zu spuren, ihr habt zu funktionieren und ich sag, wo es lang ist. Bernd Rützel, SPD-Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Sprecher seiner Fraktion für Arbeit und Soziales. Er bestätigt, dass Union-Busting, also die zielbewusste Zerschlagung von gewerkschaftlich orientierten Betriebsräten für eine wachsende Zahl von Unternehmen, zur Strategie gehört. Ich habe in meiner unmittelbaren Umgebung zwei Fälle jetzt miterlebt. Ein Großbäcker in der Nähe von Würzburg, der hat sich sein gewählter Betriebsrat vom Hals geschafft, indem das er ihn einfach entlassen hat. Das ist dann letztendlich im Grunde genommen alles rechtswidrig, aber dadurch, dass sehr hohes Kapital da ist, sitzen die das aus und sagen dann, ja, haben wir halt verloren, aber weg ist er trotzdem. Weg ist er trotzdem. Das bedeutet, dass der Betriebsrat im Unternehmen Götzbrot zwar vor dem Arbeitsgericht Recht bekam, aber trotzdem entlassen wurde. Der Arbeitgeber wurde strafrechtlich nicht belangt, obwohl er ungesetzlich gehandelt hat. Bei der Meierwerft in Papenburg, einer Weltfirma mit 3000 Mitarbeitern, spielt sich zurzeit eine ähnliche Auseinandersetzung ab. Der Ausgang ist zum Zeitpunkt der Sendung noch offen. Obwohl auch in diesem Unternehmen der Betriebsrat massiv behindert wird, eine Straftat nach § 119 Betriebsverfassungsgesetz, passierte dem Arbeitgeber bislang nichts. Es ist in der Tat so, ja, dass letztendlich die Verurteilungen ausbleiben, Aber wenn Sie jetzt die Meierwerft sehen, dann ist der gleiche Anwalt, der bei meinem Bäcker vor Ort war, der gleiche ist jetzt da im Gänger. Und es ist für mich erschütternd, dass wirklich so viel kriminelle Energie von Seiten der Unternehmer eingebracht wird, sich einen Betriebsrat vom Hals zu schaffen. Gewerkschaften haben deutschlandweit inzwischen hunderte von Fällen dokumentiert, in denen Betriebsräte behindert, gemobbt oder aus dem Betrieb gedrängt wurden. Der WDR hat Bundesarbeitsministerin Nahles um ein Interview gebeten. Es wurde abgelehnt. Schriftlich lässt sie erklären, man verfüge zum Thema Union Busting über keine eigenen Untersuchungen. Dokumentiert hat das Statistische Bundesamt allerdings Folgendes. In den letzten 5 Jahren ist es genau 2-mal zu einer Verurteilung von Arbeitgebern wegen Behinderung von Betriebsräten gekommen. Bei der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Berlin liegt seit mehr als 1,5 Jahren eine 15-seitige Anklage, in der kurz und knapp ein drastischer Fall von Schwarzarbeit am Flughafen Berlin-Brandenburg International BBI beschrieben wird. Die zuständige Strafkammer ist stark ausgelastet und muss nach Angaben des Landgerichts Berlin vorrangig andere Verfahren bearbeiten. Der Schwarzarbeiterfall kann warten. Es erweist sich als überraschend schwierig, in der Justiz einen Gesprächspartner zu finden, wenn es um die Frage geht, warum Verstöße gegen das Arbeitsrecht offenbar als Delikte zweiter Klasse behandelt werden. Schließlich erklärt sich ein Staatsanwalt zu einem Gespräch bereit. Er arbeitet in einer norddeutschen Großstadt. In sein Aufgabengebiet fallen Verstöße gegen das Betriebsverfassungsgesetz. Namentlich genannt oder an seiner Stimme erkannt werden will er nicht. Seine vorgesetzte Dienststelle verweigere die Erlaubnis für ein derartiges Interview. Ein Sprecher liest daher seine Antworten. Ein Kriterium ist die geringe Strafandrohung von nur 1 Jahr Freiheitsstrafe. Das ist die zweitniedrigste Klasse im Sinne von unwichtige Straftat. Dann gibt es das sogenannte absolute Strafantragserfordernis. Das heißt, die Justiz kann nur tätig werden, wenn rechtzeitig ein wirksamer Strafantrag gestellt wird. Und dieser Antrag kann noch in letzter Instanz bis kurz vor der Verurteilung zurückgenommen werden. Das geschieht in der Praxis immer wieder, wenn eine Schlichtung erfolgreich ist. Dann war die Arbeit des Staatsanwalts und des Strafgerichts für die Katz. Und da ist es menschlich, dass die sagen, nee, da lasse ich die Finger von. Solche Straftatbestände, die nur auf Antrag hin verfolgt werden können, spielen in der Praxis fast nie eine Rolle. Im Ergebnis entwickle sich ein de facto rechtsfreier Raum. Denn auch die Verletzung des Arbeitszeitgesetzes ist mit derselben zahnlosen Strafandrohung bewährt, maximal 1 Jahr Freiheitsentzug. Selbst dann, wenn so wörtlich im Paragraphen 23 der Arbeitgeber die Verletzung vorsätzlich begeht und dadurch Gesundheit oder Arbeitskraft eines Arbeitnehmers gefährdet. Die Tatsache, dass Fehlverhalten des Arbeitgebers ohne Konsequenzen bleibt, ermutigt den Arbeitgeber und entmutigt die Arbeitnehmer. Der Hintergrund des Strafens ist ja genau, diesen Effekt umzudrehen. Strafen geschieht ja im öffentlichen Interesse. Straftäter halten sich ja nicht deshalb ans Gesetz, weil sie das Gesetz gelesen haben und gute Menschen sein wollen, sondern weil sie Angst haben, erwischt und bestraft zu werden. Wenn also der Straftatbestand nicht funktioniert, wenn es zwar einen gibt, aber sie müssen keine Angst haben, bestraft zu werden, dann ist das hier die Situation. Arbeits- und Strafrecht, grundlegend für unsere Rechtsordnung, stehen offenbar weitgehend unverzahnt nebeneinander. Es gibt weder Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die sich um Rechtsverletzungen im Arbeitsalltag kümmern, noch gibt es einen Straftatbestand des Lohnraubs. Es gibt nur die Androhung von maximal 1 Jahr Haft für Angriffe auf Betriebsräte oder Verletzungen des Arbeitszeitgesetzes. Und die werden so gut wie nie verhängt. Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt. Ich rate allen, die sich damit beschäftigen, sich mal auseinanderzusetzen mit den Gegebenheiten und nicht nur mit den Berichten über die Gegebenheiten. Die Lufthansa-Führung will sich künftig schneller von langjährigen Mitarbeitern in der Bodenabfertigung, Technik, Fracht oder Catering-Sparte trennen. Ende April kündigte Personalchefin Bettina Volkens einen 36 Jahre alten Tarifvertrag, der bei der Belegschaft einen hohen Stellenwert genießt. Prekariat ist nicht Schicksal. Es wird produziert. Von Arbeitgebern und Shareholdern, die den Gewinn über alles stellen. Und politischen Entscheidungsträgern, die das ermöglichen. Grundlage für die neue Unterklasse Made in Germany sind Arbeitsgesetze, die Unternehmen auf breiter Front Befristungen, Minijobs, Werkverträge und Beschäftigung von Scheinselbstständigen erlauben. Gewerkschaftliche Mitbestimmung und Flächentarife in den Zeiten der Systemkonkurrenz mit dem Osten, Eckpfeiler des rheinischen Kapitalismus und der sozialen Marktwirtschaft, laufen im Zeitalter atypischer Verträge zunehmend ins Leere. Gleichzeitig bleiben Verstöße gegen die noch bestehenden Schutzbestimmungen oft folgenlos. Staatliche Kontrollämter und Strafverfolgungsbehörden werden nicht in die Lage versetzt, Rechtsverletzungen im Arbeitsalltag angemessen zu verfolgen. Von Kulturbruch sprechen nicht nur Gewerkschafter und die Linke. Auch Norbert Blüm, der als Arbeitsminister in den 1990er Jahren die ersten Liberalisierungen mitverantwortete, fordert dringend eine Wende. Das zerstört Gemeinschaft. Eine Gesellschaft, die desintegriert, ja, die gefährdet nicht nur die Prekären, sondern auch diejenigen, die noch an Futterdruck sich befinden. Also es gebietet die Klugheit, nicht nur die Warmherzigkeit, nicht nur die Gerechtigkeit, das wohlverstandene Selbstinteresse auch derjenigen, die nicht prekär arbeiten, solidarisch zu sein mit den Prekären. Denn was wird denn das gute Ende, das schlechte Ende der prekären Arbeit sein? Altersarmut. Das ist die Fortsetzung der Niedriglöhne im Alter. Die Erschaffung eines Prekariats zeitigt allerdings auch große Erfolge. Die Vermögenden werden mit wachsender Geschwindigkeit immer vermögender. Und auch der oberen Mittelschicht geht es prächtig. Die deutsche Exportindustrie hat sich wieder an die Spitze der europäischen Wirtschaft gesetzt und auch die Konzentration von Finanzkapital wächst. Die Verarmung der einen wird so zur Erfolgsgeschichte der anderen. Es war kein plötzlicher ökonomischer Putsch, sondern ein schleichender, aber nachhaltiger Wechsel der Spielregeln. Das Ergebnis ist, trotz aller gegenteiligen Beteuerungen deutscher Politiker, eine andere Republik. Das ist fast so wie in den USA. Und das oberste Promille hat fast ein Viertel des Vermögens. Michael Hartmann, empirischer Eliteforscher an der Technischen Universität Darmstadt. Und das ist eine Auseinanderentwicklung in den letzten 15 Jahren, die schon dramatisch, wie überhaupt Deutschland sich im internationalen Vergleich verabschiedet hat aus der Nähe der skandinavischen Länder oder aus der Nähe Österreichs und ist doch relativ nah an die angelsächsischen rangerückt, was die Kluft zwischen Arm und Reich angeht. Und das hat eine Reihe von Ursachen, die einfach in der Politik zu suchen sind. Also nicht in der Globalisierung, sondern die entscheidenden Beschlüsse sind in der Politik unter Rot-Grün gefällt worden. Und da hätte vor 20 Jahren niemand in Deutschland dran gedacht. Da galten wir als im internationalen Vergleich sehr ausgewogene Mittelschichtgesellschaft. Und das ist vorbei. Programmierter Abstieg. Wie Deutschland Prekariat erzeugt. Ein Feature von Albrecht Kieser. Es sprachen Anne Müller, Glenn Golz und Bruno Winzen. Technische Realisation Olaf Dettinger. Regieassistenz Sophie Garke. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2016.